Ich habe hier heute Morgen etwas vermisst. Ich habe etwas vermisst, wonach meine Enkeltochter, 2 Jahre alt, mich immer fragt, wenn ich sie aus dem Kindergarten abhole. Kastanie? Irgendwo in der Nähe von der Krippe, in der sie ist, Kinderkrippe, muss ein Kastanienbaum sein. Ich habe den aber noch nicht entdeckt. Ich habe meine Tochter daraufhin angesprochen. Da sagt sie, doch, Papa, da ist einer. Das ist ein ganz kleiner Baum da in der Nähe von der Sandkiste. Oh, dachte ich, habe ich nicht gesehen. Aber ich habe mir jetzt 4 Walnüsse genommen. Sie dienen auch für den gleichen Zweck. Kastanien, musste ich in diesem Jahr wieder lernen, sind für kleine Kinder faszinierend. Und ich glaube, nicht nur für kleine Kinder. Einzig Autofahrer haben nicht so viel Freude daran, wenn das auf ihr Dach knallt von ihrem Auto, wenn da so eine Kastanie vom Baum runterfällt. Aber ich glaube, wer sich diese Früchte richtig anguckt, der hat Freude daran. Aber ihr wisst, das ist ja wie bei einer Walnuss. Das, was eigentlich daran brauchbar ist, das steckt hier drinne in dieser Hülle. Und es muss was überwunden werden, damit man an den Inhalt richtig rankommt, nicht? Sonst geht das gar nicht. Ja, mit Hilfe von einer anderen Nuss kann man das ja problemlos machen. Und dann kommt man an die Frucht ran, wenn die äußere Hülle durchbrochen ist und man kann diese wunderbare Nuss richtig genießen. Das ist cool. Also, vielen Dank. Vielen Dank denen, die die Walnüsse mitgebracht haben. Ich habe überlegt, ob ich auf dem Weg hierher noch irgendwo eine Kastanie finde. Dann hätte ich sie mitgebracht, aber die Zeit war mir ein bisschen knapp. Das, was man sehen kann, sowohl an einer Walnuss als auch bei einer Kastanie, ist, es gibt eine äußere Schale und die ist nur mäßig ansehnlich. Aber der Kern ist richtig gut. Ich bin mitten in dem Bibeltext, der uns heute beschäftigen soll. Und ich bin mitten bei dem Thema von Erntedank. Ich weiß, dass Gottesdienste zu Erntedank jedes Jahr dazugehören. Und wenn man regelmäßig in einer Gemeinde predigt, dann steht man jedes Jahr vor der Frage, worüber predige ich denn am Erntedankfest in diesem Jahr? Ich halte mich an den Bibeltext, der im Losungsbuch angegeben ist. Aber ich möchte euch ein bisschen mit ein paar Streiflichtern hineinnehmen in das, was eigentlich zu Erntedank 2022 gehört. Ich nenne mal das Stichwort Ukraine, ist ja allen gegenwärtig. Diese Situation in diesem Land wurde im Frühjahr oder im Sommer noch mal richtig interessant, als mit einmal deutlich wurde, welch einen großen Anteil an Getreide für den weltweiten Bedarf in der Ukraine angebaut wird. Und als mit einmal deutlich wurde, dass Schiffe mit Getreide aus Odessa nicht auslaufen können, weil das Seegebiet vermint ist und weil russische Kriegsschiffe sozusagen die Ausfahrt blockieren. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch in Erinnerung habt, wie die Diskussion hin und her ging und man mit einmal nicht nur in die Ukraine guckte, sondern nach Afrika guckte, wo dieses Getreide gebraucht wird. Das ist die Situation, die zu unserer Welt gehört. Da ist einerseits der Krieg in der Ukraine und Menschen leiden an dem, was passiert. Und andererseits ist dort etwas, was gebraucht wird an ganz verschiedenen Stellen und nicht weitergebracht werden kann. Die Not, die sich ergibt aus der Kriegssituation in der Ukraine, gehört auch in diese unsere Zeit. Und das kann einen betroffen machen. Ich blende hinüber in unser Land. Wir bleiben einfach mal da bei dem, was uns nahe ist. Steigende Lebenshaltungskosten. Also man ist ja schon betroffen darüber, wenn man das so sieht, wie in den Zeitungen oder im Internet oder auch in den Medien die Bilder geliefert werden von den Menschen, älteren Menschen, die sitzen mit einem Zettel in der Hand und überlegen, wie viel Geld habe ich noch für was zur Verfügung. Das ist ja Realität. Das ist ja nicht so, dass man einfach sagen kann, egal was das kommt. Meine Frau sagte gestern, sagt sie, Bernd, ist dir das mal aufgefallen? In der Margarine sind nur noch 400 Gramm drin, nicht mehr 500 Gramm. Ich habe mich schon immer gewundert, warum die Preise noch gar nicht gestiegen sind für Margarine. Nee, die Menge ist reduziert worden. Ja? Das sind die Situationen, mit denen wir umzugehen haben. Es gibt eine Verknappung der Lebensmittel. Es gibt nicht nur eine Verknappung der Lebensmittel, es gibt eine Verknappung von fast allen Dingen, mit denen wir zu tun haben. Ganz egal, wo wir hingucken. Es gibt Veränderungen infolge dieser Situation. Die Gründe dafür mögen vielfältig sein. Der Krieg hat auch ein bisschen was damit zu tun. Und gleichzeitig aber ist zu beobachten, wie viel es gibt. Da haben die Weinbauern im Gebiet von Unstrut und Saale erwarten in diesem Jahr eine Rekordernte. Mehr als 2 Millionen Liter Wein soll produziert werden in diesem Jahr. Das sind Mengen, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Das ist sukzessiv gestiegen innerhalb der letzten Jahre. Oder die Äpfelbauern im alten Land haben ganz viel Äpfel, die sie anbieten können. Sie verschenken sie im Moment. Warum? Weil sie bei den Preisen, die sie brauchen, um diese Äpfel produzieren zu können, nicht mithalten können mit dem, was im Angebot weltweit zu finden ist und von den Firmen hier auf den Markt gebracht wird. Oder ich habe vor 14 Tagen mit einem Landwirt aus dem Raum Zeven mich unterhalten. Er sagt, wir stehen vor einer Veränderung der Bewirtschaftung der Felder. Ich sage, warum? Da sagt er, die Energieverknappung sorgt dafür, dass der Ertrag von Biogasanlagen gesteigert werden wird. Ich kenne einige Landwirte hier in meiner Umgebung, die jetzt ihre Feldbestellung umstellen und Mais wird noch mehr angebaut, weil der gebraucht wird zur Förderung von Biogas. Veränderungen in unserem Land. Auch das gehört doch zum Erntedank, zu dieser Zeit oder zum Erntedankfest. Auch ich finde, man will das, darf das überhaupt nicht unterschlagen. Da ist etwas da und es kommt da, wo es gebraucht wird, nicht an. Es ist etwas da, eigentlich ausreichend, aber Menschen bekommen nicht das, was sie brauchen. Ich erlebe das in unserem Umfeld, wie Menschen nicht mehr wissen, wovon sie ihr Essen bezahlen sollen. Und gleichzeitig gibt es andere, die sagen, 10.000 Euro für eine Reise ausgeben ist doch gar kein Problem. So eine Spannung. Ich sage das deshalb, weil ich im Laufe der letzten Woche in der Zeitung einen Prospekt bekam für Reisen. Und als ich das durchgelesen habe, was das so kostet, habe ich gedacht, ist nicht meine Liga. Aber wie viele Haushalte kriegen das und werden eingeladen dazu und sagen, geht doch gar nicht. Eine ganz große Spannung. Ihr Lieben, wir steigen ein in einen Bibeltext, der uns heute Morgen hier beschäftigen soll. 5. Mose 8, klang schon etwas an davon. Ich lese uns diesen Text zunächst einmal und werde nachher nochmal zwischendurch darauf Bezug nehmen. Ich lese ihn nach der Bibelausgabe Hoffnung für alle. 5. Mose 8 von Vers 7 an. Der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Es ist reich an Grundwasser, an Quellen und Bächen, die in den Bergen und Tälern entspringen. Es gibt dort Weizen und Gerste, Weintrauben und Feigen, Granatäpfel, Oliven und Honig. Ihr werdet nicht von karger Kost leben müssen. Es wird euch an nichts fehlen. Das Gestein des Landes enthält Eisen. Und in den Bergen könnt ihr Kupfer gewinnen. Und wenn ihr dann reichlich zu essen habt, preist den Herrn euren Gott für das gute Land, das er euch geschenkt hat. Hütet euch davor, ihn zu vergessen und seine Gebote, Weisungen und Ordnungen zu missachten, die ich euch heute weitergebe. Denn das könnte geschehen, wenn ihr genug zu essen habt, schöne Häuser baut und bewohnt, wenn eure Herden wachsen und ihr reich werdet an Gold und Silber und anderen Gütern, dann könntet ihr überheblich werden und den Herrn, euren Gott, vergessen. Dabei hat er euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Er war es, der euch durch die große, schreckliche Wüste geführt hat, wo Giftschlangen und Skorpione lauerten. In diesem ausgedörrten Land ließ er euch Wasser aus dem harten Fels hervorquellen und gab euch Manna zu essen. Durch diese schwere Zeit wollte er euch auf die Probe stellen, um euch danach umso mehr mit Gutem zu beschenken. Wenn dieses Gute nun kommt, sagt nicht, das haben wir aus eigener Kraft geschafft. Es ist unsere Leistung. Denkt vielmehr an den Herrn, euren Gott, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Denn er hält sich an den Bund, den er mit euren Vorfahren geschlossen hat und der heute auch für euch gilt. Ihr Lieben, ich bin einige Tage mit diesem Bibeltext spazieren gegangen. Habe ihn immer wieder gelesen, auch in den verschiedenen Bibelübersetzungen, weil ich einfach dachte, was ist das, was hier uns eigentlich gesagt wird? Ich will versuchen, uns ein bisschen diesen Rahmen zu erläutern, der hier berichtet wird. Das Volk Israel steht an der Grenze des Landes, das Gott ihnen verheißen hat. 40 Jahre Wüstenwanderung liegen hinter ihnen. Sie haben das neue Land noch nicht erobert, aber sie stehen unmittelbar an der Grenze dieses Landes. Und an diesem Punkt ist auch eine 40-jährige Zeit der Führung durch Mose, den von Gott beauftragten Mann, zu Ende. Und Mose entfaltet, das wird uns im 5. Buch Mose deutlich, noch einmal die ganzen Rahmenbedingungen, die Gott seinem Volk gegeben hat, um es an dieses Ziel zu bringen. Also, wir stehen an einem Punkt, an dem das Volk Israel sozusagen zurückblickt und gleichzeitig auch einen Ausblick bekommt. So beginnt ja dieser Text und es ist sozusagen Erinnerung und das hat mich so ein bisschen beschäftigt, hat mich ein bisschen bewegt und es ist eine Warnung, die ausgesprochen wird. Ein krasser Satz, vergesst nicht euren Gott. Ich weiß, dass in unserer Umgebung vielfach Erntefeste gefeiert werden. Und ich bin dankbar dafür, dass in den Kirchen noch Erntedankfeste gefeiert werden. Ich sehe, dass Erntefeste darauf abzielen zu zeigen, welche Leistung man hatte. Und auch Kommentare abgegeben werden für allerhand verschiedene Dinge. Das weiß ich auch. Aber Erntedankfeste wollen die Ausrichtung auf Gott in den Fokus rücken. Und ich glaube, das ist wichtig und wesentlich. Das Volk wird davor gewarnt, zu vergessen. Was könnten Sie vergessen? Sie könnten vergessen, dass nicht Sie selbst die Geber der guten Gaben sind, sondern dass Gott es ist. Ich fand diese Beschreibung faszinierend. Der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Es geht um das Gebiet des Volkes Israel. Das Land, das ihnen verheißen ist, das Land Kanaan oder das gelobte Land, wie auch immer es genannt wird. Es ist reich an Grundwasser, an Quellen und Bächen, die in Bergen und Tälern entspringen. Es gibt dort Weizen und Gerste, Weintrauben und Feigen, Granatäpfel, Oliven und Honig. Ihr werdet nicht von karger Kost leben müssen. Gott gönnt seinem Volk Gutes. Gott gönnt uns Menschen Gutes. Er möchte, dass wir es gut haben. Aber er möchte nicht, dass wir denken, haben wir aber gut gemacht. Er möchte nicht, dass wir das, was wir haben, als Produkt unserer Leistung einfach nur sehen, als unseren Erfolg, sondern er möchte, dass wir unser Leben in einer Abhängigkeit zu ihm wahrnehmen. Er ist es, der uns gibt, was wir brauchen. Dankbarkeit ist darum ein angemessener Ausdruck für diesen Blick auf das Handeln Gottes. Dem Volk Israel wird ein gutes Land versprochen und eine großartige Zukunft. Aber es gibt diese Gefahr des Vergessens. Vergesst euren Gott nicht. Vergesst nicht das, was er euch sagt. Vergesst nicht seine Weisungen. Vergesst nicht sein rettendes Handeln. Mehrfach in diesem Text wird das Volk Israel daran erinnert. Vergesst nicht, dass er euch seine Ordnungen gegeben hat. Vergesst nicht, dass er euch geführt hat. Er hat euch herausgeholt aus ägyptischer Sklaverei. Er hat euch über 40 Jahre hinweg geführt durch diese Wüste. Und sie wird beschrieben mit den Gefahren, die dazugehören. Das wird erinnert an das, was das Volk Israel erlebt hat mit seinem Gott. Bewahrung, Hilfe, Versorgung. Ganz interessant, was für einzelne Ausdrücke hier an dieser Stelle stehen, die will ich gar nicht jetzt im Einzelnen erwähnen, sondern immer daran erinnert, was ist das, was du hast. Ich blende in unsere Zeit rein. Was haben wir? Es war für uns eine spannende Frage, als wir 2000 die Berufung nach Hanstedt bekamen und dort keine Wohnung fanden. War für uns eine spannende Frage, wie gehen wir denn damit um? Und wir haben sehr gebetet um diese Fragen und es ergab sich dann für uns als Familie die Möglichkeit, in Hanstedt zu bauen. Meine Schwiegereltern haben uns Finanzmittel zur Verfügung gestellt, sodass wir in einem Neubaugebiet ein Grundstück erwerben konnten und damit rückte die Möglichkeit zu bauen in eine greifbare Nähe. Und irgendwann sagte mein Sohn, als wir von Hamburg aus nach Hanstedt mal fahren, eigentlich schön, dass wir jetzt hier ein Haus haben. Da habe ich gesessen, habe angefangen zu heulen. Warum? Ich habe zu ihm gesagt, Jan, du weißt, welche Geschichte dahinter steht. Deine Mama lebt nicht mehr. Und auch dieses Stück Geschichte gehört eben dazu. Dass meine Schwiegereltern uns die Möglichkeit gaben, zu bauen in Hanstedt, hat was mit der neuen Familiensituation zu tun, in der wir lebten. Und mir wurde bewusst, wie Last und Gutes ganz nah beieinander liegen. Für uns als Familie war es ein großes Geschenk, dieses Haus zu haben. Und als wir im Zuge der Themen, die im Moment so aktuell sind, uns das ganze Paket angucken, mit dem wir umzugehen haben, sagte Andrea, na Bernd, ich glaube, wir müssen uns nochmal wieder einen Kredit aufnehmen, wenn unsere Heizung jetzt kommt. Noch kommt sie nicht, aber es kann ja morgen passieren, oder? Und ihr merkt, wie die Fragen, mit denen man umzugehen hat, zusammenhängen. Gutes und Schwieriges. Nein, wir wollen einfach sehen, Gott gibt uns sein gutes Land. Gibt uns das, was wir brauchen. Aber wir wollen auch nicht raus aus der Abhängigkeit zu ihm. Und darum ist unser Umgehen mit diesen Grenzfragen immer auch ein Thema zum Gebet. Immer auch ein Thema, sehr bewusst uns zu erinnern an ihn und an sein Handeln. Das ist also das eine, vergesst euren Gott nicht. Und das andere ist, danke ihm, und achte ihn. Danke ihm und achte ihn. Das sind drei Ausdrücke, die mir hier begegnen. Euer Gott bringt euch in ein gutes Land. Wenn ihr dann reichlich zu essen habt, preist den Herrn, euren Gott, für das Land, das er euch geschenkt hat. Dankt Gott. Dankt ihm. Denkt an den Herrn, euren Gott, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Vergesst Gott nicht über dem. Hab heute Morgen gedacht, oh, irgendwo habe ich doch noch so einen kleinen VW-Bus. Ich wusste aber nicht mehr, wo er ist heute Morgen. Und deshalb habe ich ihn nicht mit hergebracht. Sonst hätte ich ihn gezeigt, hätte ihn hier hingestellt und hätte euch gesagt, guck mal, dieses schöne Auto. Wer hat sich gerade ein neues Auto gekauft? Gibt es so einige unter uns, die diese Möglichkeit hatten? Was für ein Geschenk, dass sowas möglich ist. Was für ein Geschenk. Wir haben vor vielen Jahren diese Situation erlebt. Ich bekam ein Auto geschenkt von einem Bekannten. Er brauchte den Wagen nicht und er wusste, dass wir als Familie irgendwie ein bisschen mehr Platz brauchten, als wir hatten. Und dann hat er uns ein Auto geschenkt, statt es zu verkaufen. Und plötzlich hatte ich zwei Autos. Das war eine komische Situation. Ich hatte ein Auto, das richtig passte zu unserer Familiengröße, war schon ein bisschen älter. Und das andere Auto, das war auch schon ein bisschen älter, aber es war zu klein geworden. Und ich dachte, was mache ich damit? Am besten verkaufe ich das eine. Und im Spätherbst aber kann man schlecht Autos verkaufen. Man muss am besten aufs Frühjahr warten. Und dann sagte mein Bruder, kann ich dein Auto mal ausleihen? Ja, sage ich, klar, kein Problem. Ich habe es nie wiedergekriegt. Nicht, weil er mir das nicht wiedergegeben hat, sondern weil er auf der Fahrt einen Unfall hatte. Und das Auto war Schrott. Habe ich gedacht, das ist doch eigenartig, oder? Ich habe mich nicht darüber geärgert. Ich habe mich nicht darüber geärgert und es hat die Beziehung zu meinem Bruder auch nicht belastet. Aber so ist das manchmal, ne? Du kriegst was und gleichzeitig verlierst du was. So sind wir unterwegs in diesem Leben. Ich möchte nicht vergessen, dass Gott sorgt für das, was wir brauchen. Unser täglich Brot gib uns heute. So heißt das doch, oder? Unser täglich Brot gib uns heute. Das, was wir heute brauchen. Und ich merke, ich möchte mich danach ausstrecken, dass er versorgt und in dieser Abhängigkeit zu ihm bleiben. Und ich glaube, das ist das, was uns hilft. Es geht um eine innere Bindung. Das ist das, was dann auch in diesem Vers 18 hier gesagt wird. Denkt vielmehr an den Herrn, euren Gott, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben, das zu haben, was nötig ist. Er hält sich an den Bund, den er mit euren Vorfahren geschlossen hat und der heute auch noch für euch gilt. Gott hält sich an das, was er versprochen hat. Was für ein Geschenk. Gott hält sich an das, was er versprochen hat. Was hat er denn versprochen? Solange die Erde steht, wird nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Jahrtausende her. Da ist das Versprechen, das Gott einem Noah gegeben hat nach der großen Sintflut. Das ist das Versprechen, mit dem wir bis heute leben. Gott sagt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Trotz aller Katastrophen, die es gibt. Gott will sorgen. Was möchte er? Er möchte, dass wir unser Leben an ihn binden. Das war damals für das Volk Israel wichtig. Das ist wichtig für uns bis heute. Soweit war ich in meinem Überlegen für die Predigt und dann habe ich gedacht, Bernd, es ist eigentlich nicht in Ordnung, dass du predigst über einen alttestamentlichen Text und musst mühsam danach suchen, was es mit unserem Leben heute zu tun hat. Und wo kommt Jesus dabei vor? Naja, das lernt man als Theologe auch. Man soll auch immer einen christologischen Bezug überlegen. Ne? Wisst ihr was? Die Perspektive, die uns gegeben wird, das gute Land, das uns beschrieben wird, das begegnet uns auf den letzten Seiten der Bibel. Das ist kein Anhängsel für mich, sondern es ist die Perspektive, mit der wir leben, selbst an den Grenzen die wir heute erfahren. Und es ist doch interessant. Es sind gerade die Noterfahrungen im Leben, die dafür sorgen, dass wir danach Ausschau halten. Es sind gerade die Grenzerfahrungen, die uns dazu bringen, zu fragen, Gott, wie wirst du das Problem lösen? Und dann gibt uns die Bibel diese Perspektive. Gott kam in Jesus in diese Welt. Warum? Damit wir nicht irgendwohin uns verlaufen, sondern dass wir Menschen werden, die leben in der Zukunft bei ihm. Und diese Zukunft wird beschrieben auf den letzten Seiten der Bibel als ein fantastisches Land. Als ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Als ein Land, in dem die Straßen gepflastert sind mit Gold. In dem Früchte 12 Monate im Jahr da sind. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß überhaupt nicht, was das heißt. Aber es ist ein Bild, das uns die Bibel gibt. Und das Zentrum dieses Bildes ist die Anwesenheit Gottes mitten unter seinen Leuten. Ihr Lieben, wir sind unterwegs hier in dieser Welt. Und vielleicht sagt jemand, naja, mit dieser rauen Schale hier, mit diesen harten Schwierigkeiten, die es gibt, da kann ich kaum umgehen. Dann denk an das, was drin steckt und um was es eigentlich geht. Unsere Zukunft, die Zukunft, für die Gott uns befreien wird aus aller Last dieser Welt, ist die Zukunft der Gemeinschaft mit ihm. Erntedankfest heißt, wir freuen uns an dem, was ist. Wir sind ihm dankbar für das, was er gibt. Und wir richten unser Leben aus auf ihn. Gott helfe uns dazu und er segne uns. Wir machen an dieser Stelle Schluss mit dem Zuhören. Und ich lade euch ein, dass wir miteinander beten. Dass wir Gott Danke sagen für das, was er uns geschenkt hat. Und dass wir ihm auch sagen, was uns wichtig ist im Unterwegssein in dieser Welt. Lasst uns einfach miteinander beten. Lasst uns eine Gebetsgemeinschaft haben.